Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 18. Minute schweigt. Nagel steht auf und beginnt erregt zwischen Tür und Fenster auf und ab zu gehen. Plötzlich bleibt er stehen und sagt, das Ganze müde und gelangweilt: Es ist mir wirklich nicht der Mühe wert, noch länger mit Ihnen zu spielen. Ich will Ihnen meine aufrichtige Meinung sagen. Doch, ich habe verwirrend mit Ihnen gesprochen. Und ich habe es bis zu diesem Augenblick mit Absicht getan, um etwas aus Ihnen herauszubekommen. Ich habe es auf alle möglichen Arten versucht, aber es hilft alles nichts. Und ich bin dessen müde. Nun wohl, ich will Ihnen die Erklärung geben, Kolga. Ich glaube im Stillen, dass Sie ein heimlicher Gauner sind. Ein heimlicher Gauner. Als Minute wieder zu zittern anfing und seine Augen angstvoll und hilflos nach allen Seiten blickten, fährt Nagel fort. Sie sagen kein Wort. Sie fallen nicht aus der Rolle. Ich kann Ihnen nicht beikommen. Sie sind unbeweglich. Sie sind eine stumme Kraft von ganz seltener Art. Ich bewundere Sie und interessiere mich ungeheuer für Sie. Wissen Sie noch, wie ich damals einen ganzen Abend mit Ihnen sprach und Sie unter anderem scharf ins Auge fasste und behauptete, dass Sie zusammenzuckten? Das tat ich, um mich vorzutasten. Ich habe Sie im Auge behalten und auf verschiedenen Wegen vorwärts zu kommen versucht. Beinahe immer ohne Glück, das gestehe ich ein. Denn Sie sind ein unangreifbarer Mensch. Aber ich habe nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass Sie im Geheimen ein stiller und frommer Sünder sind. Ich habe keine Beweise gegen Sie, die fehlen mir leider. Sie können also ganz ruhig sein. Es bleibt alles unter uns. Können Sie aber verstehen, dass ich mich meiner Sache so sicher fühle, obwohl ich keine Beweise habe? Sehen Sie, das fassen Sie nicht. Und doch haben Sie, wenn wir über etwas sprechen, so eine besondere Art, den Kopf zurückzuwerfen. Sie haben ein paar Augen, die den und den Ausdruck annehmen. Augen, die blinken, wenn Sie bestimmte Worte sagen oder wenn wir uns gewissen Fragen nähern. Außerdem haben Sie ein Summen in der Stimme. Oh, diese Stimme. Endlich aber wirkt Ihre Person antipathisch auf mich. Ich spüre es in der Luft, wenn Sie in die Nähe kommen. Meine Seele beginnt sofort vor Missbehagen zu zittern. Das verstehen Sie nicht? Ich auch nicht, aber es ist so. In diesem Augenblick bin ich überzeugter denn je, dass ich auf der richtigen Spur bin. Nur kann ich Sie nicht fassen, denn ich habe keine Beweise. Als Sie das letzte Mal hier oben waren, fragte ich Sie, wo Sie sich am 6. Juni aufgehalten hätten. Wollen Sie wissen, warum ich danach fragte? Nun wohl, der 6. Juni war Carlsens Todestag und ich glaubte bis dahin, dass Sie Carlsen ermordet hätten. Minute, wiederholt wie aus den Wolken gefallen, dass ich Carlsen ermordet hätte, und schweigt. Ja, das hatte ich bis dahin geglaubt. Ich hatte Sie in diesem Verdacht. Ja, so weit hatte mich mein Gefühl, Sie seien irgendein Schlingel getrieben. Nun bin ich nicht mehr dieser Ansicht, ich gebe zu, dass ich mich hierin geirrt habe. Ich bin zu weit gegangen und bitte um Verzeihung. Ob Sie es mir nun glauben oder nicht, es hat mich tief betrübt, dass ich Ihnen dieses große Unrecht zugefügt habe. An manchem Abend, wenn ich allein war, habe ich Sie dafür um Verzeihung gebeten. Obwohl ich aber in diesem Punkt mich so geirrt habe, bin ich trotzdem ganz sicher, dass Sie eine unreine und heuchlerische Seele sind. Während ich hier stehe und Sie ansehe, fühle ich das in meinem innersten Herzen. Warum ich dessen so sicher bin? Beachten Sie, von Anfang an hatte ich keinen Grund, etwas anderes als nur das Beste von Ihnen zu glauben. Und alles, was Sie später gesagt und getan haben, war gut und recht, ja edel. Noch dazu habe ich etwas ganz besonders Schönes von Ihnen geträumt. Sie waren auf einem offenen Moor und litten grauenhaft unter meinen Quälereien. Trotzdem aber dankten sie mir, warfen sich auf die Erde und dankten mir, weil ich sie nicht noch mehr gequält und ihnen nicht noch weher getan hatte. Das habe ich von ihnen geträumt, und das ist sehr schön. Es gibt auch in der ganzen Stadt keinen Menschen, der ihnen irgendetwas Schlechtes zutraute. Alle geben ihnen das beste Zeugnis. Sie haben aller Sympathie. So heimlich gehen sie vor. Und doch stehen sie vor dem Auge meiner Seele als ein feiger und kriechender Engel Gottes da, der über alle ein gutes Wort hat und jeden Tag eine gute Handlung begeht. Haben sie denn etwas schlecht von mir gesprochen, mir Böses zugefügt, Geheimnisse, die mich betreffen, verraten? Nein, das haben sie nicht. Und das eben gehört zu ihrer Art und Weise, sich durchzuschlängeln. Sie geben allen Recht. Sie tun niemals etwas Böses. Sie sind heilig und unangreifbar und vor den Menschen ohne Fehl. Und das ist genug für die Welt. Aber für mich ist es nicht genug. Ich misstraue ihnen beständig. Das erste Mal, als ich sie sah, widerfuhr mir etwas Merkwürdiges. Das war ein paar Tage, nachdem ich in die Stadt hierher gekommen war, eines Nachts um 2 Uhr. Ich sah sie vor Martha Gudes Haus unten am Quai. Sie standen plötzlich mitten in der Straße, ohne dass ich gesehen hatte, woher sie kamen. Sie warteten, ließen mich vorbei, und als ich vorüberging, schielten sie zu mir her. Ich hatte damals noch nicht mit ihnen gesprochen, aber in mir war eine Stimme, die mich auf sie aufmerksam machte. Und diese Stimme sagte mir, dass sie Johannes heißen. Und wenn es auch mein letztes Wort hier auf Erden wäre, durch mein Herz klang, dass sie Johannes heißen und dass ich mir ihre Erscheinung einprägen solle. Erst viel später hörte ich, dass es mit dem Namen Johannes seine Richtigkeit habe. Von dieser Nacht an aber richtete ich meine Aufmerksamkeit auf sie. Sie aber sind mir beständig ausgewichen. Ich habe sie nicht stellen können. Zu guter Letzt gingen sie sogar noch hin und verfälschten mir einen Schluck Gift, nur in der guten und edlen Furcht, ich könnte es möglicherweise trinken wollen. Wie soll ich ihnen erklären, was ich bei all dem empfinde? Ihre Reinheit vergewaltigt mich. Alle ihre schönen Worte und Handlungen führen mich nur weiter vom Ziel, sie zu Fall zu bringen. Ich will ihnen die Maske abreißen und sie so weit treiben, dass sie ihr wahres Wesen verraten. So oft ich ihre blauen, verlogenen Augen sehe, bäumt sich mein Blut in mir vor Abneigung, und ich krümme mich vor ihnen zusammen und fühle nur, dass sie in ihrem Innersten ein Heuchler sind. Ich glaube sogar, dass sie in diesem Augenblick, da sie hier vor mir sitzen, innerlich lachen, trotz ihrer verzweifelten und zerknirschten Miene, heimlich und gemein darüber lachen, dass ich ihnen nichts anhaben kann, weil ich keine Beweise habe. Und Minute sagt auch jetzt kein Wort. Nagel fährt fort. Sie finden natürlich, dass ich ein grober Bandit und Tölpel bin, weil ich ihnen diese Beschuldigungen mitten ins Gesicht schleudere. Schon recht. Darauf nehme ich keinerlei Rücksicht. Sie können über mich denken, was Sie wollen. Im Innersten wissen Sie in diesem Augenblick, dass ich Sie aufs Korn genommen habe. Das ist mir genug. Warum aber dulden Sie es, dass ich mich so gegen sie benehme? Warum stehen sie nicht auf, spucken mir ins Gesicht und gehen ihres Wegs? Minute schien sich zu fassen. Er sah auf und sagte, Sie haben ja die Tür verschlossen. Sehen Sie, antwortete Nagel, Sie wachen auf. Und Sie wollen mir weismachen, dass Sie glaubten, die Tür sei zugesperrt. Die Tür ist offen. Sehen Sie her. Sie ist jetzt weit offen. Ich sagte, sie sei zugesperrt, um sie auf die Probe zu stellen. Das war eine Falle von mir. Die Sache ist die, sie haben die ganze Zeit gewusst, dass die Tür offen war. Aber sie taten so, als wüssten sie es nicht, nur um hier wie immer rein und unschuldig dasitzen zu können und sich von mir Unrecht tun zu lassen. Sie gingen nicht aus dem Zimmer, nein, sie rührten sich nicht. So wie ich sie verstehen ließ, dass ich sie wegen verschiedener Sachen im Verdacht habe, spitzten sie die Ohren. Sie wollten hören, wie viel ich wüsste, wie gefährlich ich ihnen sein könnte. Bei Gott, ich weiß, dass es sich so verhält. Und sie können es meinetwegen leugnen, wenn sie wollen, das ist mir gleich. Und warum halte ich nun diese Abrechnung mit ihnen? Sie haben ein gutes Recht, mir diese Frage zu stellen, denn das Ganze scheint mich nichts anzugehen. Mein Freund, es geht mich doch etwas an. Erstens will ich Sie gerne warnen. Glauben Sie mir. In diesem Augenblick meine ich ehrlich, was ich sage. Sie leben irgendein heimliches Spitzbubenleben. Und das geht nur eine gewisse Zeit lang. Eines schönen Tages liegen sie offen vor der Welt da. und jeder kann auf ihnen herumtreten. Das war nur das eine. Zweitens habe ich eine Ahnung, dass sie trotz all ihrem Leugnen Fräulein Gude näher stehen, als sie wahrhaben wollen. Nun, was geht mich Fräulein Gude an? Wieder haben sie recht. Auf eine Frage wie diese muss ich verstummen. Fräulein Gude geht mich gar nichts an. Aber ganz im Allgemeinen habe ich das Recht, betrübt zu sein, wenn sie mit ihr verkehren und sie möglicherweise mit ihrer heiligen Lasterhaftigkeit anstecken. Deshalb habe ich diese Abrechnung mit ihnen gehalten. Nagel zündet seine Zigarre wieder an und sagt, und jetzt bin ich fertig. Und die Tür ist nicht abgesperrt. Ist Ihnen nun Unrecht geschehen? Schweigen Sie oder antworten Sie, tun Sie, was Sie wollen. Wenn Sie aber antworten, dann lassen Sie Ihre innere Stimme für Sie antworten. Lieber Freund, lassen Sie mich Ihnen, ehe Sie gehen, auch noch sagen, ich führe nichts Böses gegen Sie im Schilde. Pause. Minute steht auf, steckt die Hand in die Tasche und zieht den Brief wieder heraus. Er sagt, das kann ich nun nicht annehmen. Das kam Nagel unerwartet. Er hat an den Brief nicht mehr gedacht und sagte, was? Sie wollen das nicht annehmen? Warum nicht? Ich kann es nicht annehmen. Minute legt den Brief auf den Tisch und geht zur Tür. Nagel kommt ihm mit dem Brief in der Hand nach. Seine Augen sind nass und seine Stimme zittert plötzlich. Nehmen Sie es, Krüger. Trotzdem, sagt er. Nein, antwortet Minute. Und er öffnet die Tür. Nagel drückt die Tür wieder zu und sagt noch einmal, nehmen Sie es, nehmen Sie es. Wir wollen lieber sagen, ich sei verrückt. Sie sollen nicht daran denken, was ich heute geredet habe. Ich bin sehr verrückt. Sie dürfen sich nicht darum kümmern, dass ich eine ganze Stunde lang ohne alle Vernunft geschwätzt und gefaselt habe. Nicht wahr, Sie verstehen schon, dass man mir nicht glauben darf, wenn ich doch nicht bei Sinnen bin. Nehmen Sie den Brief. Ich habe keine schlechten Absichten, obwohl ich so aufgeregt bin. Nehmen Sie es um Gottes Willen. Es ist nicht viel darin. Glauben Sie mir, es ist fast nichts darin. Und ich wollte Ihnen so gern zum Schluss einen Brief geben. Die ganze Zeit habe ich daran gedacht, dass ich Ihnen einen Brief geben möchte, der beinahe gar nichts enthält, nur damit es ein Brief sei. Nur ein Gruß. Damit schob er den Brief in Minutes Hand und lief zum Fenster, um ihn nicht zurücknehmen zu müssen. Minute gab nicht nach. Er legte den Brief wieder auf den Tisch und schüttelte den Kopf. Er ging. Nein, alles lief unglücklich ab. Ob er sich nun im Zimmer aufhielt oder sich in den Straßen umhertrieb, er fand keine Ruhe. Tausend Dinge hatte er im Kopf und jedes Ding brachte seinen besonderen Teil an Qual mit sich. Warum war doch alles gegen ihn? Er konnte es nicht begreifen. Aber die Fäden zogen sich immer mehr um ihn zusammen. So weit war es sogar schon gekommen, dass er Minute wirklich nicht dazu hatte überreden können, einen kleinen Brief anzunehmen, den er ihm hatte geben wollen. Er dachte nach und wollte den Brief absolut sofort loswerden. Den Brief, der nur ein paar Scheine, keine Zeile, nicht ein Wort enthielt. Vielleicht konnte er Dr. Stenersen bitten, ihn zu besorgen? Und zufrieden mit diesem Gedanken geht er zu Dr. Stenersen. Es war 6 Uhr. Er klopft an die Sprechzimmertür des Doktors. Sie war geschlossen. Während er durch den Hof geht und sich in der Küche erkundigen will, ruft ihm Frau Stenersen aus dem Garten zu. Dort sitzt die Familie an einem großen Steintisch und trinkt Kaffee. Es waren mehrere Leute da, ein paar Damen, ein paar Herren. Dagny Kieland war auch da. Sie hatte einen weißen Hut auf. Der Hut war ringsum mit kleinen, hellen Blumen geschmückt. Nagel wollte sich zurückziehen und stammelt, »Der Doktor, ich wollte den Doktor.« »Mein Gott, ob er krank sei?« »Nein, nein, er sei nicht krank.« Frau Stenersen sagte, »Sie sehen wirklich ein wenig bleicher aus als früher.« »Ach«, antwortete Nagel, »das hat nichts zu bedeuten, es fehlt mir nichts.« Und er lachte laut darüber, dass bei ihm etwas nicht ganz in Ordnung sein solle. Plötzlich steigt ihm eine Röte in die Wangen. Er steht auf und sagt, es fehle ihm doch etwas. Er verstehe es nicht, aber es sei, als solle ihm etwas Unerwartetes begegnen. Er habe ein wenig Angst. Es sei ihm auch etwas begegnet. Nun wurde er gebeten zu erzählen. Nein, warum das? Es sei ohne Bedeutung, sei närrisch. Warum solle er die Zeit der Anwesenden damit in Anspruch nehmen? Es würde vielleicht auch langweilen, aber nein, durchaus nicht. Ja, aber es sei eine so lange Geschichte. Es beginne in San Francisco und handle davon, wie er Opium geraucht habe. Es ist Nacht. Vor mir geht eine hohe, magere Frau, die ich im Auge behalte. Im Licht der Gaslaternen, an denen wir vorbeikommen, kann ich sehen, dass sie dünne Kleider anhat. Um den Hals aber trägt sie ein Kreuz von grünen Steinen. Wo wollte sie hin? Sie geht durch mehrere Viertel, biegt um Straßenecken und geht immerzu. Ich bin ihr beständig auf den Fersen. Endlich sind wir im Chinesenviertel. Die Frau steigt in ein Kellerloch hinab und ich folge ihr. Sie geht durch einen langen Gang und ich folge ihr auch hier nach. Zur Rechten ist die Mauer, aber links sind Cafés, Rasierstuben und Wäschereien. Dann bleibt sie an einer Tür stehen, klopft an. Ein Gesicht mit schiefen Augen schaut durch die Scheibe in der Tür und sie wird eingelassen. Ich warte ein wenig und stehe ganz still. Dann klopfe auch ich an. Die Tür öffnet sich wieder und auch ich werde eingelassen. Der Raum war von dickem Rauch und lauten Stimmen erfüllt. Am Schenktisch steht die magere Frau und streitet sich mit einem Chinesen in blauem Hemd, das ihm über die Hose hängt. Ich trete ein wenig näher und höre, dass sie ihr Kreuz gegen etwas verpfänden will, dass sie aber das Kreuz nicht ausliefern, sondern es selbst aufbewahren will. Sie jammert ein wenig, weint auch und ringt die Hände. Und ich fand sie sehr interessant. Auch der hemdsärmelige Chinese war sehr interessant. Er wollte das Geschäft nicht machen, wenn er das Kreuz nicht ausgeliefert bekäme. »Ich setze mich hin und warte ein wenig«, sagt die Frau. »Und ich weiß, dass ich es schließlich doch tue, dass ich schließlich doch darauf eingehe. Aber ich sollte es nicht tun.« Und dann schluchzt sie und sieht dem Chinesen dabei ins Gesicht und ringt die Hände. »Was sollten Sie nicht tun?«, frage ich. Aber sie hört, dass ich Ausländer bin, und antwortet mir nicht. Sie war außerordentlich interessant und ich beschloss, etwas zu unternehmen. Ich konnte ihr das Geld leihen, um zu sehen, wie es weitergehen würde. Ich tat es nur aus Neugierde und steckte ihr nachträglich noch einen Dollar zu, um zu sehen, wie sie auch diesen anwenden würde. Das musste besonders spannend sein. Sie starrt mich an und dankt mir, sagt nichts, sondern nickt wiederholt und sieht mich mit tränenfeuchten Augen an. Und ich hatte es doch nur aus Neugierde getan. Gut, sie bezahlt am Schenktisch und verlangt sofort ein Zimmer. Sie hatte all ihr Geld hergegeben. Sie geht und ich folge ihr nach. Wir kommen wieder durch einen langen Gang. Auf beiden Seiten sind nummerierte Zimmer. Die Frau gleitet in eines dieser Zimmer hinein und schlägt die Tür zu. Ich warte eine Weile. Sie kommt nicht zurück. Ich rüttle ein wenig an der Tür. Sie ist verschlossen. Dann trete ich in das Nebenzimmer und warte. Dort ist ein roter Divan und ein Läutwerk. Das Zimmer wird von einer Lampe erleuchtet, die an der Wand befestigt ist. Ich lege mich auf den Divan, die Zeit schleicht und ich langweile mich. Um etwas zu tun, drücke ich auf den Knopf und läute. Ich will nichts, aber ich läute. Ein Chinesenjunge kommt, sieht mich an und verschwindet wieder. Einige Minuten vergehen. »Komm, lass dich noch einmal anschauen«, sage ich, um die Zeit zu vertreiben. »Warum kommst du nicht wieder?« Und ich läute noch einmal. Da kommt der Knabe zurück, lautlos wie ein Geist, auf Filzschuhen einhergleitend. Er sagt nichts, ich auch nicht. Aber er reicht mir eine winzig kleine Porzellanpfeife mit einem langen, dünnen Rohr, und ich nehme sie. Dann reicht er mir Glut, und ich rauche. Ich hatte nicht um diese Pfeife gebeten, aber ich rauche. Bald darauf beginnt es vor meinen Ohren zu sausen. Von da ab erinnere ich mich an nichts mehr, bis ich fühlte, dass ich irgendwo in der Höhe war. Ich beginne aufzusteigen, zu schweben. Ich schwebe. Um mich her war es unsagbar hell. Und die Wolken, denen ich begegnete, waren weiß. Wer war ich und wohin flog ich? Ich besinne mich kann mich jedoch an nichts mehr erinnern. Aber ich glitt wunderbar hoch hinauf. In der Ferne sah ich grüne Wiesen, blaue Seen, Täler und Berge in goldenem Glanz. Ich hörte Musik von den Sternen und der Raum um mich schaukelte von Melodien auf und nieder. Die weißen Wolken aber taten mir über alle Maßen gut. Sie flossen durch mich durch. Und ich hatte ein Gefühl, als sollte ich vor Herrlichkeit sterben. Das währte und währte endlos. Ich wusste von keiner Zeit und hatte vergessen, wer ich war. Dann flimmert eine irdische Erinnerung durch mein Herz. Und plötzlich beginne ich zu sinken. Ich sinke, sinke, das Licht nimmt ab. Um mich her wird es dunkler und dunkler. Ich sehe die Erde unter meinen Augen und finde mich wieder zurecht. Städte sind da, Wind und Rauch. Dann bleibe ich stehen. Ich blickte um mich. Ringsumher ist Meer. Ich fühle mich nicht mehr glücklich, stoße gegen Steine und friere. Unter meinen Füßen ist weißer Sandboden und über mir sehe ich nichts als Wasser. Ich schwimme ein paar Meter weit, komme an vielen seltsamen Gewächsen vorbei, dicken grünen Blattpflanzen, Meerblumen, die auf ihren Stängeln hin und her schwanken. Eine stumme Welt, in der kein Laut zu hören ist, in der aber alles lebt und sich bewegt. Ich schwimme weiter und komme an ein Korallenriff. Es waren keine Korallen mehr da, das Riff war geplündert worden, aber ich sagte mir, hier ist schon früher jemand gewesen. Und ich fühlte mich nicht mehr so einsam. Wieder schwimme ich will an Land kommen. Aber diesmal mache ich nur ein paar Stöße, dann halte ich an. Ich halte an, weil vor mir auf dem Grunde ein Mensch liegt. Es ist eine Frau. Sie ist groß und hager und liegt mit zerrissenem Körper über einem Stein. Ich rühre sie an und sehe, dass ich sie kenne. Aber sie ist tot. Und ich verstehe nicht, dass sie tot ist, da ich sie doch an dem Kreuz mit dem grünen Stein erkenne. Es ist die gleiche Frau, der ich vor kurzem durch die langen Gänge gefolgt bin, bis zu den nummerierten Zimmern. Ich will weiter schwimmen, aber ich halte an und lege sie zurecht. Sie liegt über einen großen Stein gebreitet, und es macht einen unheimlichen Eindruck auf mich. Sie hat die Augen weit offen. Ich ziehe sie zu einem weißen Fleck hin. Sie trägt noch das Kreuz um den Hals. Und ich schiebe es ihr unter das Kleid, damit die Fische es nicht wegnehmen können. Dann schwimme ich fort. Aber am Morgen erzählte man mir, dass die Frau während der Nacht gestorben sei. Sie war bei dem Chinesenviertel ins Meer gesprungen. Man hatte sie gegen Morgen gefunden. Das ist sehr sonderbar. Aber sie war tot. Vielleicht könnte ich sie wieder einmal treffen, wenn ich mich darum bemühe, dachte ich. Und ich rauchte noch einmal Opium, um ihr zu begegnen, aber ich traf sie nicht. Später einmal aber geschah noch etwas. Ich war nach Europa zurückgekommen, war daheim. In einer warmen Nacht ging ich spazieren, kam an den Hafen zu den Pumpwerken, wo ich mich eine Zeit lang aufhielt und den Gesprächen auf den Schiffen zuhörte. Alles war so ruhig, die Pumpen standen still. Schließlich wurde ich müde, wollte aber doch nicht heim, weil es so warm war. Ich stieg in das Gerüst einer der Pumpen und setzte mich dorthin. Aber die Nacht war so still und warm, ich konnte mich nicht wachhalten und schlief fest ein. Da erwache ich durch eine Stimme, die nach mir ruft. Sehe hinunter. Unten, bei den Steinen, steht eine Frau. Sie ist groß und hager. Wenn das Gaslicht aufblafft, kann ich sehen, dass ihre Kleider sehr dünn sind. Ich grüße. Es regnet, sagt sie. Gut, ich hatte nicht bemerkt, dass es regnete. Aber es war doch am besten, unter Dach zu kommen, und ich krieche von dem Gerüst herunter. In diesem Augenblick beginnen die Pumpen zu poltern, eine Schaufel schwingt durch die Luft und verschwindet, eine zweite Schaufel schwingt durch die Luft und verschwindet, die Pumpen gehen. Wäre ich nicht zur rechten Zeit weggekommen, würde ich zerrissen, vollkommen zerquetscht worden sein. Das begriff ich sofort. Ich sehe um mich. Es beginnt wirklich ein wenig zu regnen. Die Frau ist im Begriff zu gehen. Ich sehe sie vor mir und erkenne sie wohl. Auch diesmal trug sie das Kreuz. Gleich von Anfang an hatte ich sie erkannt. Aber ich dachte, das wüsste ich nicht, wer sie sei. Jetzt wollte ich mich ihr wieder nähern und ich folgte ihr, so rasch ich konnte. Erreichte sie aber nicht. Sie trat nicht mit den Füßen auf, sie glitt dahin, ohne sich zu rühren, bog um eine Ecke und verschwand. Das ist 4 Jahre her. Nagel schweigt. Der Doktor möchte offenbar am liebsten lachen, sagt aber doch so ernst er kann. Und seitdem sind Sie ihr nicht mehr begegnet? Doch. Heute sah ich sie wieder. Deswegen habe ich jetzt ab und zu ein Gefühl von Angst. Ich stand in meinem Zimmer am Fenster und sah auf die Straße hinaus. Da kam sie gerade auf mich zu, quer über den Marktplatz, gleichsam von den Speichern und vom Hafen her, blieb vor meinen Fenstern stehen und sah herauf. Ich war nicht sicher, ob sie mich ansah, und ging an ein anderes Fenster. Aber sie folgte mir mit den Augen und sah mich auch dort an. Ich grüßte zu ihr hinunter. Als sie das aber sah, wandte sie sich rasch um und schwebte über den Marktplatz wieder zu den Speichern zurück. Dem Hund Jakobsen sträubten sich die Haare, und er sprang in weiten Sätzen aus dem Hotel und bellte. Das machte einigen Eindruck auf mich. Ich hatte sie in dieser langen Zeit beinahe vergessen. Da kommt sie nun heute wieder. Vielleicht wollte sie mich vor etwas warnen. Jetzt brach der Doktor in Lachen aus. Ja, sagte er, sie wollte sie warnen, zu uns zu gehen. Nein, natürlich, diesmal hat sie sich geirrt. Es ist nichts zu befürchten. Das letzte Mal aber waren es ein paar Schaufeln, die mich zerrissen hätten. Und mir wurde ein wenig Angst. Na, es bedeutet also nichts, nicht wahr? Es müsste sich auch gut ausnehmen, wenn man auf solche Weise allem Möglichen ausgesetzt würde. Ich muss über das Ganze lachen. Nervosität und Aberglaube, meinte der Doktor kurz.